Erster, ich bin auch ein alter Mann und ein Freund von Jesus. Ich habe gesehen, wie Jesus gelitten hat. Ich werde auch sehen, wie gut es uns einmal gehen wird. Ich bitte euch ältere Männer, zweiter, passt gut auf die Leute in eurer Gemeinde auf. Macht es gerne und nicht, weil ihr müsst. Macht es nicht für Geld, sondern weil ihr helfen wollt. Dritter, seid nicht wie Chefs, sondern zeigt den Leuten, wie man es richtig macht. Vierter, wenn Jesus, der oberste Hirte, kommt, bekommt ihr einen schönen Preis, der nie kaputt geht. Fünfter, jüngere Leute, hört auf die älteren Leute. Alle sollen freundlich und demütig zueinander sein. Denn Gott mag keine stolzen Leute, aber er hilft den demütigen Leuten. Sechster, seid demütig vor Gott, der so viel Macht hat. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür da ist. Siebter, macht euch keine Sorgen, sondern sagt es Gott. Denn er kümmert sich um euch. Achter, passt auf und seid wach. Der Teufel ist wie ein Löwe, der brüllt. Er sucht Leute, die er fressen kann. Neunter, glaubt fest an Jesus und kämpft gegen den Teufel. Ihr wisst, dass eure Freunde auf der ganzen Welt auch leiden müssen. Zehnter, Gott ist gut und gibt euch alles, was ihr braucht. Er hat euch zu sich gerufen, damit ihr für immer bei ihm sein könnt. Auch wenn ihr jetzt kurz leiden müsst, wird er euch stark machen und euch helfen. Elfter, Gott gehört die Macht für immer. Amen. Zwölfter, ich habe euch kurz durch Silvanus geschrieben. Er ist ein guter Freund. Ich wollte euch erinnern und euch sagen, dass Gottes Gnade wirklich wahr ist. Bleibt dabei. Dreizehnter, die Gemeinde in Babylon lässt euch grüßen. Markus, mein Sohn, lässt euch auch grüßen. Vierzehnter, grüßt euch mit einem Kuss der Liebe. Ich wünsche euch allen Frieden, die zu Jesus gehören.